ist unser Mann in Washington. Herr Remmer, wie steht es um die Chemie zwischen der Physikerin und dem Juristen? Sie haben recht, Herr Heinemann. Das Wort herzlich fällt einem nicht ein, wenn man die beiden agieren sieht. Das muss aber meiner Ansicht nach nicht viel heißen. Vielleicht ist es ein bisschen überzogene Erwartungen von Seiten der Medien. Vielleicht ist es der Vergleich zwischen der Beziehung zwischen der Bundeskanzlerin und dem Vorgänger im Amte, George Bush Junior. Die beiden haben sich ausgesprochen gut verstanden, auch auf einer persönlichen Ebene über die rein amtlichen Beziehungen hinaus. So etwas ist ja mitunter wichtig. Aber ich würde daraus nun wirklich nicht den Schluss ziehen, dass es hakt hier in den bilateralen Beziehungen. Barack Obama hat in Dresden gesagt, die bilateralen Beziehungen sind herausragend. Angela Merkel sagte seinerzeit, es mache Spaß, mit dem Präsidenten zusammenzuarbeiten. Ich würde behaupten, man hat eine sachliche Zusammenarbeit gefunden und diese will man heute ausbauen. Angela Merkel ist gestern in Washington für ihre Verdienste um das transatlantische Verhältnis mit dem Warburg-Preis verliehen worden. Hat sie sich da bei dieser Gelegenheit zu den bilateralen Beziehungen geäußert? Ja, sie hat eine Rede gehalten. Sie wurde ja für ihre transatlantischen Verdienste ausgezeichnet und sie hat es ein bisschen verbunden mit der Agenda, die sowieso ansteht während der Gespräche heute im Weißen Haus und auch mit Nancy Pelosi, der Sprecherin des Abgeordnetenhauses. Sie hat sich zunächst natürlich bedankt für diesen Preis und hat ihren Hang zu Amerika geschildert, der weitaus älter sei, sagte sie, als die Zeit der Wiedervereinigung. Hören wir kurz rein. Meine Lebensplanung sah ja immer so aus, dass ich mir überlegt hatte, dass ich an dem Tag, an dem ich Rentnerin werde, und Frauen wurden das in der DDR mit 60, dass ich an diesem Tage in die Bundesrepublik reise, dort meinen DDR-Ausweis gegen einen ordentlichen deutschen Pass eintausche und mich dann sofort aufmache auf eine Reise nach Amerika. Das war sozusagen die Lebensplanung. Einer der etwas leichteren Momente in dieser Ansprache der Bundeskanzlerin. Sie hat dann drei Themen in den Mittelpunkt gerückt und diese Themen werden wohl auch die Gespräche bestimmen. Das ist die Sicherheitspolitik mit den Krisenherden Iran, Afghanistan, Pakistan. Die Wirtschafts- und Finanzpolitik, dies im Vorgang zu dem Gipfeltreffen, das ansteht in Italien, dem G8-Gipfeltreffen und dem G20-Gipfeltreffen in Pittsburgh, und die Klimapolitik. Und bei der wollen wir kurz stehen bleiben. Sie werde dafür werben, für ihre Ziele, das hieß es in Berlin, und ihre Ziele lauten auf eine Formel gebracht, -40% CO2 bis 2020. Wird dieses Werben in Washington erhöht? Nein, in diesem Ausmaß wird es mit Sicherheit nicht erhöht. Aber Angela Merkel kommt eigentlich zur richtigen Zeit an den richtigen Ort. Sie kommt genau an dem Tag, an dem im Abgeordnetenhaus eine ganz wichtige Abstimmung ansteht über ein Klimagesetz, das gemessen an amerikanischen Maßstäben Standards setzen wird. Es wird zum ersten Mal, wenn diese Abstimmung durchgeht im Repräsentantenhaus, ein verbindliches Reduzierungsziel festgeschrieben. Daran haben wir uns in Europa gewöhnt, aber das ist hier für dieses Land immerhin noch Neuland und es wird den Emissionshandel geben. Auch dies zum ersten Mal. Wir sind auf einem tollen Weg, sagt Angela Merkel zur Klimapolitik der Amerikaner. Wir waren noch nie so nah beieinander und hat Erinnerungen hervorgerufen und geweckt an ein Erlebnis, das sie als Umweltministerin damals stark beeindruckt hat in Washington. Wer hätte das vor 2, 3 Jahren gedacht? Es ändert sich eben doch manches. Ich weiß noch, wie ich bei republikanischen und demokratischen Senatoren war. Der Senator Liebermann mir relativ fröhlich gezeigt hat, 98 Mal Nein zum Kyoto-Abkommen. Und auf die Frage, was mit den zwei anderen war, hieß es, sie waren einfach nicht da. Sehr enttäuschend für eine Umweltministerin aus Deutschland damals, die viel für das Kyoto-Protokoll getan hat. Herr Heinemann, Sie haben Zahlen genannt. Die Ziele, die die Europäische Union sich gesteckt hat, sie werden hier nicht genannt. Es geht um Reduzierungsziele von 17% verglichen mit dem Basisjahr 2005, nicht mit dem Basisjahr 1990. Das heißt, das fällt, wenn man das runterrechnet, auf 1990 noch weitaus bescheidener aus. Wer bremst in Washington? Das ist in erster Linie das Parlament. die Kongressabgeordneten, ich sagte es, die Demokraten sind zwar weitgehend dafür, aber auch wenn Barack Obama immer wieder versucht darzustellen, dass es sich bei dieser Gesetzgebung auch um eine zukünftige Jobmaschine handelt, dass man also mit umweltfreundlichen Technologien Arbeitsplätze gewinnen kann, sind viele Republikaner skeptisch, denn gerade diese Reduzierungsziele, vielleicht sogar mehr noch der Emissionshandel, das ist natürlich eine Sache, wo Republikaner wieder sagen, hier regiert uns Washington in das alltägliche Leben hinein und das mögen wir Republikaner nun mal gar nicht. Klaus Remme, welche Presse hat Angela Merkel in Washington? Hat sie überhaupt eine? Nein, sie hat so gut wie keine. Ich entsinne mich an einen Artikel in der Washington Post in den letzten Tagen, der auf dieses Gipfeltreffen geschaut hat. Und wenn wir uns den Beginn der Sendung in Erinnerung rufen, die traurigen, überraschenden Nachrichten aus Los Angeles vom Tod Michael Jacksons, die werden sicherlich diesen Tag in den USA bestimmen. Da wird der Besuch der Bundeskanzlerin ein Randereignis sein. Klaus Remme, direkt aus Washington.